Die syrische Kinderavantgarde Baath brachte dem verehrten Marschall Kim Jong-un ein Geschenk dar. Der Abteilungsleiter für Technik, Information und Auswärtige Beziehungen, Wadahu Sawas, Leiter der Delegation der Kinderavantgarde, der zu Besuch in der TVJK weilt, übergab am 28. Juli einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter das Geschenk für Genossen Kim Jong-un.